Kundgabe 4311. Empfangen durch Bertha Dodder am 23.05.1948. Verschiedene Aussaat und ihre Früchte. Weinberg des Herrn. Euch gehen aus der geistigen Welt ständig Kraftströme zu, in Form von Belehrungen, die euer Wissen erweitern und euch also fähig machen, euren Mitmenschen gegenüber lehrend tätig zu sein. Ihr empfanget also geistiges Gut, das ihr weiterleiten könnt, wenngleich es nicht irdisch greifbar oder irdisch auszuwertende Materie ist. Es ist aber ein Besitz, der euch niemals geschmälert oder enteignet werden kann, vorausgesetzt, dass ihr selbst ihn nicht aufgeben wollet, dass die Gnadengabe von oben nicht missachtet wird, was Folge wäre eines meinem Willen widersprechenden Lebenswandels. Wer aber einmal aus der Höhe mein Wort empfängt, der hat mit der Welt zumeist gebrochen. Sein Sinnen und Trachten sind nur noch die Schätze des geistigen Reiches. Und darum wird sich sein Wissen stets vermehren und seine Seele strebt der Höhe zu. Die geistige Welt und ihre Bewohner haben größeren Einfluss auf ihn als die irdische Welt mit ihren Scheingütern. Und der Erdenlauf war nicht vergeblich. Die Kraft, die nun aus der Höhe euch zugeht, soll genützet werden. Und darum solltet ihr, die ihr wissend seid, euer Wissen weitergeben, wo immer euch Gelegenheit geboten wird. Dann arbeitet ihr bewusst für mein Reich. Dann traget ihr mein Wort hinaus in die Welt, die Samenkörner, die ihr verstreuet. Und sie werden auf verschiedenen Boden fallen und auch verschiedene Früchte tragen. Es werden Menschen hinhören, aber eindruckslos die Worte verklingen lassen an ihren Ohren und der Wind wird den Samen verwehen. Es werden Menschen nachdenklich sein kurze Zeit. Es wird ihnen der Sinn meiner Worte nicht ganz entfallen, wenngleich sie nicht tief im Herzen das Wort bewegen. Wenige und leichte Früchte wird der Acker tragen, aber dennoch nicht ganz vergeblich die Aussaat gewesen sein. Und wieder werden Menschen tief berührt sein von meinem Wort, es sich zu Herzen gehen lassen, seine Wahrheit erkennen und bemüht sein, meinem Wort gemäß zu leben. Sie werden zur Höhe schreiten, und tausendfältige Frucht hat der Same gebracht, weil er auf gutes Erdreich gefallen ist. Und darum solltet ihr, meine Arbeiter im Weinberg, emsig tätig sein und an keinem Acker vorübergehen, ohne den Samen ausgestreut zu haben. Ihr sollt reden an meiner Statt und immer bedenken, dass ich keines meiner Geschöpfe auslasse, so es gilt, ihnen das Seelenheil zu verschaffen. Und so auch solltet ihr euch das Seelenheil eurer Mitmenschen angelegen sein lassen, ihnen Kraft vermitteln, wo es angängig ist, in Form meines Wortes, auf das ihr wieder reichlich bedacht werdet aus der Höhe, auf das ihr ständig empfanget und zunehmet an Weisheit, die euch zu lehrender Tätigkeit befähigt. Ihr sollt meine Diener sein auf Erden, tätig in meinem Auftrag. Ihr sollt reden in meinem Namen, zu meiner Ehre und für mein Reich. Und mein Segen wird euch begleiten auf allen Wegen. Amen.